Gelobt ihr im Kampfe um deutsche Ehre, Freiheit und Größe, euren gewählten Stahlen und Führern, Gehorsam und Mannestreue, so spricht mit dir, ihr Gelobenes. Ihr Gelobenes. Gelobt ihr weiter, wie Stahl und Eisen, in treuer Kameradschaft zu stehen, gegen die Feinde des Vaterlandes und des Bundes, so spricht mit dir. Wir gelobt ihr jederzeit und jeder Ort euch der Zugehörigkeit des Bundes würdig zu erweisen, an euch selbst zu arbeiten, auf dass ihr körperlich und geistig dem Vaterlande die schuldigen Dienste zu leisten imstande seid. So sprecht mit mir, ihr Gelobenes. Ihr Gelobenes. Und endlich gelobt ihr Treue bis zum letzten Atemzuge, unseren ruhmvollen Farben, schwarz-weiß-rot, vereinigt in der Stahl im Erde, so sprecht zusammen mit dir, wir gelobt es.